Achtung, Achtung! Auf Gleis 5751 fährt ein Zug herein. Das kann aber noch was dauern, weil ein Wildschwein oder ein Tiger auf dem Gleise ist. Das können wir im Moment noch nicht so genau sagen. Achtung, Achtung! Vorsicht bei der Einfahrt!